Kapitel 4 Über den Berg und unter den Berg. Es gab viele Wege, die hinauf in das Gebirge führten, und viele Pässe überquerten es. Aber die meisten Pfade führten in die Irre oder an unwegsame Stellen, und die meisten Pässe waren voll böser und schrecklicher Gefahren. Die Zwerge und der Hobbit, denen Gandalfs Kenntnisse und Elronds weiser Rat halfen, schlugen den richtigen Weg zum richtigen Pass ein. Viele lange Tage, nachdem sie aus dem Tal hinausgestiegen waren und das Haus an der Einödgrenze Meilen hinter sich gelassen hatten, führte der Weg noch immer aufwärts und nahm kein Ende. Es war ein beschwerlicher und ein gefährlicher Weg, ein krummer, verschlungener Pfad, einsam und lang dazu. Jetzt konnten sie zurück über jene Länder schauen, die sie hinter sich gelassen hatten. Weit ausgebreitet lagen sie unter ihnen. Weit in der Ferne, da, wo alles in blassem Blau verschwamm, dort, so wusste Bilbo, lag seine Heimat, ein Land voll Sicherheit und Bequemlichkeit, und dort befand sich seine kleine Hobbithöhle. Ihn fror. Es war kalt geworden hier oben und der Wind pfiff schrill um die Felsen. Auch rollten zuweilen mächtige Blöcke, die sich in der Mittagssonne aus dem Schnee gelöst hatten, die Berghänge herab. Sie sausten zwischen der Gesellschaft durch, was ein Glück war, oder über ihre Köpfe hinweg, was sehr aufregend war. Die Nächte waren klamm und eisig. Die Gesellschaft wagte nicht zu singen oder laut zu sprechen, denn das Echo warf jedes Geräusch doppelt stark zurück. Sie hatten den Eindruck, dass die Stille nur vom Tosen des Wassers, dem Klagen des Windes und dem Krachen der Steine unterbrochen werden durfte. »Dort unten geht der Sommer weiter«, dachte Bilbo, »und die Heuernte und auch die Picknicks im Freien gehen weiter. Sie werden ernten und sogar in die Brombeeren gehen, ehe wir den Abstieg auf der anderen Seite beginnen können.« Und auch die anderen hatten ähnlich trübe Gedanken, obgleich sie aufgeräumt von der Überquerung des Gebirges und von einem raschen Ritt durch die Länder auf der anderen Seite gesprochen hatten. Aber das war an einem hoffnungsvollen Mittsommermorgen gewesen, als sie von Elrond Abschied nahmen. In ihren Gedanken waren sie schon an der Geheimtür am einsamen Berg angekommen. »Vielleicht langen wir schon beim nächsten Herbstmond an«, hatten sie gesagt, »und wer weiß, am Ende ist es dann gerade der Durinstag.« Nur Gandalf hatte den Kopf geschüttelt und nichts darauf erwidert. Denn die Zwerge waren seit vielen Jahren diesen Weg nicht mehr gegangen. Gandalf aber kannte ihn, und er wusste, wie das Böse und die Gefahr im Einödland bedrohlich gewachsen waren, seitdem die Drachen die Menschen dort vertrieben und die Orks nach der Schlacht um die Bergwerke von Moria sich im Geheimen ausgebreitet hatten. Selbst die guten Pläne weiser Zauberer wie Gandalf und rechter Freunde wie Elrond werden zuweilen zunichte gemacht, wenn man jenseits der Grenze des Einödlandes auf gefährliche Abenteuer auszieht. Gandalf war ein Zauberer, der klug genug war, das zu wissen. Er wusste, dass etwas Unerwartetes geschehen konnte, und er wagte kaum zu hoffen, dass sie ohne Schrecken und Abenteuer über dieses riesengroße Gebirge gelangen würden, ein Niemandsland mit einsamen Gipfeln und Tälern, in denen keine Könige regierten. Und in der Tat, es gelang ihnen nicht. Alles war gut, bis sie eines Tages in ein Gewitter gerieten, in mehr als ein Gewitter, in eine Schlacht von Gewittern. Ihr wisst, wie entsetzlich ein großes Gewitter im flachen Land oder in einem Flusstal sein kann, besonders wenn zwei Gewitter mit mächtigem Getöse aufeinander krachen. Noch schlimmer aber sind Donner und Blitz nachts in den Bergen, wenn Stürme von Ost und West herantosen und die Schlacht in den Lüften beginnt. Die Blitze zersplitterten auf den Gipfeln und die Felsen erzittern, ein riesiges Getöse zerreißt die Luft und dringt grollend und dröhnend in jede Höhle und in jedes Loch. Die Finsternis ist erfüllt von überwältigendem Lärm und plötzlichen Lichtflammen. Niemals hatte Bilbo so etwas gesehen, niemals hatte er sich so etwas vorgestellt. Sie waren hoch an einer engen Stelle mit einem schrecklichen Steilabfall tief hinab in ein düsteres Tal. Dort hatten sie unter einem überhängenden Felsen für die Nacht Schutz gesucht. Bilbo lag unter seiner Decke und zitterte von Kopf bis Fuß. Wenn er während eines Blitzes drunter hervorlugte, sah er jenseits des Tales die Steinriesen, die herausgekommen waren und sich zum Spaß Felsblöcke zuschleuderten. Die Riesen fingen die Felsen auf und warfen sie in die Finsternis, wo sie tief unten Bäume zerschmetterten oder krachend in tausend Stücke zersprangen. Dann rauschten die Winde, dann peitschten Regen und Hagel in jedwede Richtung, so dass der überhängende Fels keineswegs ein Schutz genannt werden konnte. Bald waren sie gänzlich durchnässt. Ihre Ponys standen mit hängenden Köpfen, die Schweife zwischen die Beine geklemmt, und einige wieherten aus Furcht. Sie konnten gut hören, wie die Riesen drüben im Gebirge in schallendes Gelächter und Gebrüll ausbrachen. »Wir sind hier nicht gut untergebracht«, sagte Thorin. »Wenn wir nicht weggeblasen oder ersäuft oder vom Blitz erschlagen werden, so greift uns gewiss einer von diesen Riesen auf und tritt uns wie einen Fußball in den Himmel.« »Richtig, aber wenn ihr einen besseren Platz wisst, so führt uns doch hin«, sagte Gandalf, der mürrisch war und auch seinerseits keineswegs erbaut über die Riesen dort drüben. Das Ende der Streiterei war, dass sie Kili und Fili ausschickten, einen besseren Schutz zu suchen. Die beiden hatten sehr scharfe Augen, und da sie, um etwa 50 Jahre jünger als die anderen, die jüngsten unter den Zwergen waren, wurden sie für gewöhnlich mit solchen Aufgaben betraut, nachdem jeder eingesehen hatte, dass es auch nicht den geringsten Zweck hatte, Bilbo loszuschicken. »Es geht nichts über das Suchen, wenn man etwas finden will«, so oder so ähnlich äußerte sich Thorin den jungen Zwergen gegenüber. »Zwar findet man bestimmt etwas, aber gewöhnlich ist es durchaus nicht das, was man gesucht hat.« Und das war auch hier der Fall. Bald kamen Kili und Fili zurückgekrochen. Sie klammerten sich vor dem Sturm am Felsen fest. »Wir haben eine trockene Höhle gefunden«, sagten sie, »nicht weit hinter der nächsten Felsnase. Auch die Ponys passen hinein.« »Habt ihr die Höhle durch und durch erforscht?«, fragte der Zauberer. Er wusste, dass Gebirgshöhlen selten unbewohnt waren. »Ja, ja«, antworteten sie, obgleich jeder wusste, dass ihnen dazu gar keine Zeit geblieben sein konnte. »Die Höhle ist nicht allzu groß und geht auch nicht allzu tief in den Berg.« »Das ist natürlich die gefährliche Seite an Höhlen. Man weiß nicht, wie weit sie reichen, wo ihre Gänge hinführen und was darinnen auf einen wartet.« Aber jetzt schien Kilis und Filis Bericht zu genügen. Sie standen auf und bereiteten ihren Umzug vor. Der Sturm heulte noch immer, der Donner grollte, und sie hatten Mühe, sich und die Ponys überhaupt voranzubringen. Indessen war es wirklich nicht weit zu gehen, und bald kamen sie an einen mächtigen Fels, der in den Pfad hineinragte. Als sie ihn umgangen hatten, fanden sie einen niedrigen Torbogen in der Bergseite. Es blieb gerade Platz genug, dass die Ponys, nachdem man sie abgepackt und abgesattelt hatte, sich durchquetschen konnten. Als sie den Eingangsbogen passiert hatten, war es drinnen angenehm, sie hörten draußen Wind und Regen toben, anstatt beides auf der eigenen Haut zu spüren. Sie fühlten sich sicher vor den Riesen und den Felsblöcken. Aber der Zauberer wollte nichts aufs Spiel setzen. Er zündete seinen Zauberstab an, wie er es damals in Bilbos Speisezimmer getan hatte, wenn ihr euch erinnert, wie lange war das nun schon her, und untersuchte die ganze Höhle von einem Ende zum anderen. Sie schien brauchbar zu sein, nicht zu groß und nicht zu unheimlich. Sie hatten einen trockenen Boden und einige gemütliche Nischen. An einem Ende war Raum für die Ponys, und dort standen sie, sehr erfreut über den Wechsel, dampften und schnauften in ihre Futterbeutel. Oin und Gloin wollten am Eingang ein Feuer anzünden, um die Kleider zu trocknen, aber davon wollte Gandalf nichts wissen. So breiteten sie ihre nassen Sachen auf den Boden aus und holten trocken aus den Bündeln hervor. Dann legten sie ihre Decken aus, machten es sich bequem und holten ihre Pfeifen hervor und bliesen Rauchringe in die Luft. Gandalf verwandelte sie in verschiedenfarbige, die er unter der Gewölbedecke tanzen ließ, um die Gesellschaft zu erheitern. Sie erzählten und erzählten, vergaßen den Sturm und redeten darüber, was jeder mit seinem Anteil am Schatz unternehmen würde, wenn sie ihn erst hätten, und das schien in diesem Augenblick gar nicht so unmöglich. Dann fiel einer nach dem anderen in Schlaf. Und dies war das letzte Mal, dass sie ihre Ponys besaßen, das Gepäck, die Vorräte, die Werkzeuge und all den anderen Kram, den sie mitgenommen hatten. In dieser Nacht zeigte es sich, wie gut es war, dass sie Bilbo dabei hatten, denn aus irgendeinem Grund konnte er erst nach langer Zeit einschlafen. Und als er endlich einschlief, hatte er scheußliche Träume. Er träumte, dass ein Spalt in der hinteren Felsmauer der Höhle immer größer und größer wurde und dass er immer weiter und weiter sich öffnete. Und die Angst packte ihn. Aber er konnte weder rufen noch etwas anderes tun. Er lag nur und sah. Dann träumte er, dass der Boden der Höhle zu sinken und zu rutschen anfing, tief zu fallen, immer tiefer, Gott weiß wohin. Darüber wachte er mit einem entsetzlichen Ruck auf und fand einen Teil seines Traumes wahr. Ein Spalt hatte sich an der Höhlenrückwand geöffnet und bildete mittlerweile einen breiten Durchgang. Bilbo konnte gerade noch den letzten Ponyschweif darin verschwinden sehen. Natürlich stieß er einen schrecklich lauten Schrei aus, so laut ein Hobbit eben schreien kann, und das ist, mit seiner Größe verglichen, immerhin ganz erstaunlich. Heraus sprangen Orks, gewaltige, koboldartige Wesen, große, übel aussehende Orks, Massen von Orks, noch ehe einer Rocks und Blocks sagen konnte. 6 kamen auf jeden Zwerg und 2 sogar auf Bilbo und alle wurden gegriffen und durch den Spalt weggeschleppt, ehe sie Zunder und Flint sagen konnten. Nur Gandalf nicht. So viel hatte Bilbos Schrei wenigstens erreicht. Gandalf war im Bruchteil einer Sekunde hellwach geworden und als die Orks ihn greifen wollten, erhellte ein entsetzlicher Strahl die Höhle wie ein Blitz. Pulvergestank verbreitete sich und mehrere Orks blieben tot auf der Strecke. Schnappend schloss sich der Spalt. Bilbo und die Zwerge waren auf der falschen Seite. Wo aber blieb Gandalf? Das wussten weder sie noch die Orks, und die warteten nicht darauf, bis sie es herausgefunden hatten. Sie schnappten Bilbo und die Zwerge und hasteten weiter. Das geschah in völliger Dunkelheit, in einer Finsternis, durch die nur Orks, die im Herzen der Gebirge hausten, hindurchsehen können. Kreuzungen und Gabelungen liefen nach allen Richtungen, aber die Orks kannten ihren Weg ebenso gut, wie ihr euren Weg zum nächsten Postamt kennt. Immer tiefer führte der Weg hinab und es war scheußlich dumpf und stickig. Wüste Burschen waren diese Orks und sie kniffen Bilbo und die Zwerge unbarmherzig. Sie grunzten und lachten mit ihren schrecklichen, versteinerten Stimmen und der Hobbit war noch viel unglücklicher als damals, als er Trollin bei den Zehen hochgehoben hatte. Er wünschte sich immerzu fort in seine hübsche, saubere Hobbithöhle und das nicht zum letzten Male. Jetzt schimmerte ein rotes Licht auf. Die Orks begannen zu singen, besser zu krächzen, und klopften mit ihren Füßen den Takt, wobei sie ihre Gefangenen kräftig schüttelten. Klapp, schnapp ins Finstere hinab, grip, grab, schneid ihm die Ohren ab, ab in den Orkturm, schrei nur du Wurm. Klatsch, ratsch, peitscht sie und patsch, Knüppel und Leder, wimmerst du, watsch. Eisen und Zangen im Orkturm, quietscht noch ein Wurm, zisch, zasch, schneller und rasch, Gejammer, Gewinsel, weh wird einer lasch, drunten grabt ihr die Nägel wund, murrt noch ein Hund? Das klang entsetzlich. Die Wände warfen das Echo von Klapp, Schnapp, Klatsch, Patsch und das scheußliche Gelächter ihres Schrei nur du Wurm vielfältig zurück. Die Bedeutung dieses Gesanges war allzu klar, denn jetzt holten die Orks ihre Peitschen heraus und knallten sie mit Sausen und Pfeifen auf die Rücken der Unglücklichen. Das brachte sie zum Laufen, so schnell sie nur konnten. Und mehr als einer von den Zwergen blökte und jammerte steinerweichend, als sie endlich in ein weites Gewölbe hineinstolperten. Das Gewölbe war in der Mitte durch ein großes rotes Feuer erleuchtet und rings an der Wand durch Fackeln. Es wimmelte von Orks. Sie lachten und stampften und klatschten in die Hände, als die Zwerge hereingerannt kamen, als letzter der arme Bilbo, der dadurch den Peitschenschlägen am nächsten war, während die Treiber hinter ihnen herbrüllten und mit den Peitschen knallten. Die Ponys hatte man vorher in einer Ecke zusammengetrieben und da lagen auch alle Gepäckstücke aufgebrochen umher, von Orks durchstöbert, von Orks angerochen, von Orks befingert und die Orks hatten sich schon kräftig um sie gestritten. Es war wirklich das letzte Mal, dass sie diese ausgezeichneten kleinen Ponys sahen und den kräftigen weißen Kerl, den Elrond dem Zauberer geliehen hatte, da sein Pferd für die Gebirgspfade nicht tauglich war. Orks fressen nämlich Pferde und Ponys und Esel und noch anderes, viel Schlimmeres. Trotzdem sind sie allzeit hungrig. Jetzt aber konnten die Gefangenen nur an sich selbst denken. Die Orks ketteten ihnen die Hände auf den Rücken, schlossen sie zusammen zu einer langen Reihe und stießen sie in die letzte Ecke des Gewölbes. Der kleine Bilbo schleppte sich am Ende der erbärmlichen Reihe hin. Dort im Schatten saß auf einem flachen Stein ein riesenhafter Ork mit einem gewaltigen Kopf. Bewaffnete Kerle standen rund um ihn und trugen Äxte und gebogene Schwerter, wie man sie bei diesen Wesen zu tragen pflegt. Nun sind Orks grausam, verschlagen und schlecht. Sie stellen keine schönen Gegenstände her, aber sie sind keineswegs ungeschickt. Sie können Stollen graben, können minieren wie die geschicktesten Zwerge, wenn sie sich Mühe geben, aber für gewöhnlich sind sie unordentlich und schmutzig. Hämmer und Äxte, Schwerter, Dolche und Picken, Zangen und Marterwerkzeuge, das machen sie gut oder zwingen andere dazu, sie nach ihren Plänen herzustellen. Gefangene und Sklaven, die arbeiten müssen, bis sie aus Mangel an Luft und Licht sterben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie einige von jenen Maschinen erfunden haben, die seither die Welt verheeren, besonders jene ausgeklügelten Vorrichtungen, die Massen von Lebewesen auf einen Schlag vernichten. Denn Räder, Maschinen und Explosionen erfreuten sie schon immer. Mit eigenen Händen arbeiteten sie nur, wenn es nicht anders ging. Aber in jenen wüsten Gegenden waren sie damals noch nicht so weit fortgeschritten, wie man das wohl nennt. Zwerge hassten sie nicht aus besonderen Gründen, nicht mehr, als sie alle und jeden hassten, und besonders die Ordentlichen und Tüchtigen. Da und dort waren verschlagene Zwerge Bündnisse mit ihnen eingegangen. Gegen Thorins Volk jedoch hegten sie wegen des Krieges, von dem ihr schon gehört habt, einen besonderen Groll. Sonst ist es den Orks gleich, wen sie fangen, solange es gerissen geschieht und geheim bleibt und solange die Gefangenen nicht fähig sind, sich zu verteidigen. »Wer sind diese elenden Gestalten?« fragte der große Ork. »Zwerge und dieser Wurm dazu«, sagte einer von den Treibern, riss an der Kette, so dass Bilbo nach vorn auf die Knie fiel. »Wir fanden sie schlafend in der großen Eingangshalle.« »Was hattet ihr vor?« fragte der große Ork, wobei er sich an Thorin wandte. »Tod sicher nichts Gutes. Spioniert ihr meine Leute aus? Ich wäre nicht überrascht. Diebe, Mörder und Elbenfreunde. Was denn sonst? Los, was habt ihr zu sagen?« »Zwerg Thorin, zu euren Diensten«, antwortete er. Doch es war nicht mehr als eine nichtssagende Höflichkeitsformel. »Von alledem, was ihr vermutet und euch vorstellt, entspricht nichts den Tatsachen. Wir suchten nur in einer brauchbaren und unbewohnten Höhle Schutz vor dem Sturm. Nichts lag uns ferner, als Orks zu belästigen.« Und das entsprach wirklich den Tatsachen. »Hm«, sagte der große Ork, »Gerede, darf ich fragen, was ihr überhaupt im Gebirge zu schaffen habt und wo ihr herkommt und wohin ihr wollt?« »Ich möchte alles über euch wissen. Zwar, es wird euch nichts helfen, Thorin Eichenschild. Ich weiß schon viel über euer Volk. Aber sagt die Wahrheit, oder ich werde etwas ganz besonders Unangenehmes mit euch anstellen.« »Wir machen eine Reise, um unsere Verwandten zu besuchen, unsere Neffen und Nichten und Cousinen ersten, zweiten und sogar dritten Grades und all die anderen Nachkommen unseres Großvaters, die auf der Ostseite dieses wirklich gastfreundlichen Gebirges wohnen«, sagte Thorin, der im Augenblick nicht wusste, was er antworten sollte, zumal die Wahrheit offensichtlich nichts genutzt hätte. »Er ist ein Lügner, oh, ein unwahrscheinlicher Lügner«, sagte einer der Treiber. »Mehrere von unseren Leuten wurden in der Höhle durch einen Blitz erschlagen, als wir diese Kreaturen einluden, herunterzukommen. Nun sind sie so tot wie ein Stein.« »Das hat er noch nicht erklärt.« Er zeigte das Schwert, das Thorin getragen und das aus dem Trollschatz stammte. Kaum hatte der große Ork das Schwert erblickt, als er ein schauerliches Geheul ausstieß. Alle seine Soldaten knirschten mit den Zähnen, schlugen an ihre Schilde und stampften mit den Füßen. Sie kannten das Schwert sofort wieder. Zu jener Zeit, als die Elben von Gondolin die Orks in den Bergen jagten oder vor ihren Befestigungen schlugen, hatte es Hunderte von Orks getötet. Die Elben hatten es Orkrist genannt, Orkspalter, aber die Orks nannten es einfach Beißer. Sie hassten es und den, der es trug, hassten sie noch mehr. »Mörder und Elbenknechte«, brüllte der große Ork, »zerschmettert sie, zerschlagt sie, zerbeißt sie, werft sie ins finstere Schlangenloch und lasst sie nie wieder das Tageslicht sehen.« Er war in einer solchen Wut, dass er vom Sitz aufsprang und mit offenem Maul auf Thorin zustürzte. Gerade in diesem Augenblick verlöschten in der Höhle die Lichter und das große Feuer ging mit einem Puff in eine Säule von blau glühendem Rauch auf, die hoch bis unters Gewölbe reichte und weiße, beißende Funken auf die Orks herabsprühte. Geschrei und Gejammer brachen aus, Kreischen, Zähne klappern und schnattern, Geheul und Gestöhn, Geklage, Toben und Brüllen, nicht zu beschreiben. Mehrere hundert wilde Katzen und Wölfe würden, lebendig geröstet, diesen Spektakel nicht übertroffen haben. Die Funken brannten den Orks in die Haut und der Rauch, der vom Gewölbe herabfiel, machte die Luft so dick, dass selbst ihre Augen nicht hindurchsehen konnten. Da fielen sie übereinander her und rollten zusammen über den Boden, beißen und treten und fechten, als ob sie verrückt geworden wären. Plötzlich flammte in seinem eigenen Licht ein Schwert auf. Bilbo sah, wie es von Kopf bis Fuß durch den großen Ork fuhr. Tot fiel er nieder und die Orksoldaten flohen schreiend vor diesem Schwert in die Finsternis. Das Schwert kehrte zurück in seine Scheide. »Folgt mir rasch«, sagte eine zornige, leise Stimme. Und ehe Bilbo verstand, was geschehen war, rannte er los, so schnell er nur konnte, am Ende einer Kette, hinunter in noch dunklere Gänge, und hinter ihnen wurden die Schreie aus der Orkhalle immer leiser und leiser. Ein fahles Licht führte sie. »Schneller, schneller«, forderte die Stimme, »die Fackeln sind rasch wieder angezündet.« »Nur eine halbe Minute«, sagte Dori, ein prächtiger Bursche, der dicht vor Bilbo am Kettenende rannte. Er ließ den Hobbit auf seine Schultern krabbeln, so gut es mit gebundenen Händen ging, und dann fingen sie wieder an zu rennen unter dem Klink-Klink der Ketten und mit viel Gestolper, denn sie hatten ja keine Hand frei, um sich zu stützen. Es dauerte eine Weile, dann erst hielten sie an. Sie mussten tief im Herzen des Gebirges sein. Da zündete Gandalf seinen Stab an. Natürlich, es war Gandalf. Aber jetzt hatten sie anderes zu tun, als ihn zu fragen, wie er hierher gekommen war. Er nahm sein Schwert heraus und wieder erglühte es im Dunkeln. Jedes Mal, wenn Orks in der Nähe waren, brannte es vor Wut. Nun aber war es eine leuchtend blaue Flamme aus Freude darüber, dass es den großen Fürsten der Höhle getötet hatte. Es machte ihm gar nichts aus, die Orkketten durchzuschneiden und die Gefangenen, so schnell es ging, in Freiheit zu setzen. Der Name dieses Schwertes war Glamdring, der Feindhammer, wenn ihr euch erinnert. Die Orks nannten es bloß Schläger und hassten es beinahe noch mehr als Beißer. Auch Orkrist war gerettet worden. Gandalf hatte es einer der entsetzlichen Wachen aus der Hand gerissen. Gandalf dachte auch an alles. Obgleich er nicht allmächtig war, konnte er doch für Freunde, die in der Klemme saßen, eine Menge erreichen. »Sind wir alle da?« fragte er und gab Thorin das Schwert mit einer Verbeugung zurück. »Lasst sehen. Eins, das ist Thorin. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wo sind Kili und Fili? Aha, hier sind sie. 12, 13. Und da ist doch Mr. Beutlin. 14. Gut. Sehr gut.« Es hätte schlimmer sein können. Aber es hätte auch ein gut Teil besser sein können. Keine Ponys, nichts zu essen, keiner weiß, wo wir sind und Horden von wütenden Orks hinter uns. Los, es geht weiter. Und es ging weiter. Gandalf hatte ganz recht. Sie hörten Geschrei und schreckliches Gelärm weit hinten in den Durchgängen, die sie passiert hatten. Das ließ sie rascher laufen denn je. Und da der arme Bilbo wahrscheinlich kaum halb so schnell hätte rennen können, Zwerge sind riesig schnell, wenn es sein muss, das kann ich euch erzählen, nahmen sie ihn abwechselnd Huckepack. Indessen laufen Orks noch schneller als Zwerge und vor allem, diese Orks kannten den Weg besser. Sie hatten die Wege schließlich selbst gebaut und schrecklich wütend waren sie außerdem. So konnten die Zwerge laufen, wie sie wollten, sie hörten das Schreien und Heulen immer näher kommen. Bald konnten sie sogar das Patschen der Orkfüße hören, vieler, vieler Füße, die anscheinend schon die letzte Kehre erreicht hatten. Roter Fackelschein tanzte hinter ihnen im Tunnel. Sterbensmüde waren unsere Zwerge. »Warum habe ich nur meine Hobbithöhle verlassen?« sagte der arme Mr. Beutlin und bumste auf Bombios Rücken auf und nieder. »Warum habe ich nur einen verrückten Hobbit auf die Schatzjägerei mitgenommen?« sagte der arme Bombur, der so fett war, und er taumelte weiter, während ihm der Schweiß vor Hitze und Entsetzen die Nase heruntertropfte. In diesem Augenblick blieb Gandalf zurück und Thorin mit ihm. Sie stellten sich hinter eine scharfe Biegung. »Kehrt«, rief Gandalf, »zieht euer Schwert, Thorin!« Etwas anderes blieb ihnen auch nicht übrig. Die Orks allerdings waren nicht darauf vorbereitet. Sie rasten mit vollem Geschrei um die Kehre und fanden Orkspalter und Feindhammer kalt und leuchtend gleich vor ihren erstaunten Augen schimmern. Die an der Spitze ließen ihre Fackeln fallen und schrien auf, ehe sie niedergestreckt wurden. Die hinter ihnen schrien noch mehr, sprangen zurück und stießen mit denen zusammen, die ihnen nachgerannt kamen. »Beißer und Schläger«, brüllten sie, und bald herrschte ein schlimmes Durcheinander, die meisten hasteten den Weg zurück, den sie gekommen waren. Es dauerte eine ganz schöne Zeit, bevor einer es wagte, seine Nase um diese Kehre zu stecken. Unterdessen waren die Zwerge natürlich weitergelaufen, ein langes, langes Stück in die dunklen Gänge des Orkreiches hinein. Als die Orks das merkten, löschten sie ihre Fackeln und schlichen ihnen auf leisen Sohlen nach. Sie suchten ihre schnellsten Renner mit den schärfsten Augen und Ohren aus. Sie rannten los, flink wie Wiesel im Dunkeln und machten kaum mehr Geräusch als eine Fledermaus. So hörten weder Bilbo noch die Zwerge noch Gandalf sie kommen, Und sehen konnten sie die Verfolger auch nicht. Aber die Flüchtenden wurden von den Orks, die lautlos hinter ihnen herrannten, gesehen, denn Gandalf ließ seinen Zauberstab ein schwaches Licht ausstrahlen, um den Zwergen bei ihrem Lauf zu helfen. Ganz plötzlich wurde Dori, der jetzt am Ende lief und Bilbo trug, von hinten aus dem Dunkel ergriffen. Er schrie und fiel auf die Nase, und der Hobbit rollte von Doris Schultern in die Finsternis, schlug mit dem Kopf auf harten Fels auf und erinnerte sich an nichts mehr.